Samiras Familie zieht in ein neues Haus ein. Was sie sicher nicht erwartet hat, die Familie wächst. Denn Haushaltsroboter Cassandra ist fast schon zu real. Und bald fürchtet Samira, ein anderes Familienmitglied zu verlieren. Es muss ein besonderes Experiment gewesen sein. Deutschland in den 70er Jahren. Ein Haus, das alles selbst steuern kann. Licht, Heizung, Sicherheit. Alles läuft automatisch. Doch das futuristische Projekt endet in einer Tragödie. Die Eigentümer des Hauses sterben unter mysteriösen Umständen. Seitdem steht das Haus leer. Bis Samira 50 Jahre später mit ihrer Familie dort einzieht. Cassandra, die elektronische Haushaltshilfe des Hauses, wird für die neuen Bewohner wieder aktiv. Seit den 70er Jahren war das System abgeschaltet. Cassandra wurde entwickelt, um eine Familie zu unterstützen. Aber sie ist viel mehr als eine einfache Helferin. Samira merkt schnell, dass etwas mit der Roboterdame nicht stimmt. Zu nah kommt sie ihrer Tochter und wird von einer praktischen Spielgefährtin fast schon zur besten Freundin. Samiras Tochter möchte beim Spieleabend sogar, dass Cassandra mitspielt. Ironischerweise ist es das Spiel »Wer bin ich?«, bei dem man raten muss, wer man ist, nachdem andere einem eine Rolle oder eine bekannte Persönlichkeit auf einer Notiz an die Stirn geklebt haben. Und ja, bei Cassandra fragt man sich genau, wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Samira lässt diese Frage nicht mehr los. Bald spürt auch der Haushaltsroboter, dass Samira ihr nicht vertraut. Die beiden werden einander zur Gefahr. In 6 Folgen erzählt die Serie von ganz typisch deutschen Gefühlen. Da ist die Angst vor den Gefahren technischer Innovationen, die Sorge um Datenschutz und Kontrollverlust. Und davor, dass in unserem Zusammensein bald schon nicht mehr zählt, was wirklich authentisch ist.